a nice warm feeling, and then a sense of openness. And then there were the visuals and the overwhelming urge to laugh. Then it was uncontrollable. People smiling. Extended body parts. Bright, colorful auras. And the overwhelming urge to laugh. The lights, the heat, the strobe, the sweat. The lights, the heat, the strobe, the sweat. Let's all live the fantasy. Let's all be the fantasy. That's what you said. Thank you.

People smiling. Thank you. strobe. asshole. Thank you. I'm not afraid of the dark. my dick. Thank you. kommt die Band, die bald so bekannt ist wie Mega Kalle auf dem Kiez. Das ist richtig, wir haben die fetten Beats. Das ist ich, die Angel mit der Banjoel Ritze. If you need a fix, baby, hier ist deine Spritze. Unsere Skills kommen edel wie ein kühles Holster. Das ist unser Pilz und das knallt am dollsten. Wie ist Sellout? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nur, da geht was bei uns an der Küste. Cool wie Kühlung, Fluss kommt frisch. Nenn uns Fodol, die Ohren Spülung. Mit Beats treiben die Aerosole. Viel Soul aus meiner Seele für den Style. Warum das so geil ist, bleibt geheim wie eine Ex-File. Frag Fox Mulder und Dana Scully. Die werden dir bestätigen, dass wir uns auf diesem Beat verewigen. Als wär's unsere Namen auf dem Broadway. Mein Rap kommt cool, wie der von John Forte. Wir wickeln dich um den Finger wie ein Schneidergarn. Transportieren dich besser als die Deutsche Bundesbahn. In Orte, von denen du nie glaubtest, dass es sie gibt. Wenn ein Lied und da das von uns ist und da das unsere Kunst ist. Und jede Sekunde vor diesem nach unserem Wunsch ist. Sind es wir, die ihr hört, seht und fühlt. Born noch in deinen Kopf und dann wird gespült. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. Deine Boxen brennt durch, hörst du unsere Produktion. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. Fünf Sterne Injektion, du nutzt am Mikrofon. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. Deine Boxen brennt durch, hörst du unsere Produktion. Dein Herz schlägt schneller, kriegst du unsere Infusion. Fünf Sterne Injektion, du nutzt am Mikrofon. An deiner Tür, bereit für den Eintritt, also mach Platz. Es stimmt, dass unser Scheiß wer ist, wer ist, sondern der. Albert Einstein ist tot und wir haben sein Erbe. Da kam den Verstand und klang die Synapse. Wenn wir weiter so machen, bleib ich bald selbst in der Klasse. Ich bin verrückt, na, 5 Sterne Styles und Skills. Denn daran sind wir reicher als Grand Beverly Hills. Ich bin verrückt, na, Deluxe Styles und Skills. Denn daran sind wir reicher als Grand Beverly Hills. Bitte Baba. Tief geschickt, schick, oh, schicke Grüße an die Schickerie. Mir ist klar, dass ihr auf uns abfahrt. Ihr habt auch schick geschehen.